Heute stehe ich hier hinter diesem einen Mikrofon und ich hoffe nur, dass dieser Weg sich jetzt mal wieder lohnt. Ich wollte eigentlich niemals Rapper werden bzw. sein, doch es brachte mich dazu, die tausend Probleme des Lines. Man sollte mich verletzen und ihre Wege alleine gehen. Egal welche Situation kam, ich musste immer alleine da stehen. Konnte den Ausweg oftmals leider nicht mehr sehen. So begann ich es oft zu schreiben. Ich rede von meinem grauen Leben. Es half mir wirklich und ich musste mir eingestehen, diesen Weg werde ich von da an nur noch gehen. Das erste Mal vor einem Mic mit Beat in einem Ohr. Qualität war nicht gut, doch es öffnete sich das Tor zu einer neuen Welt. Es hat mir echt geholfen. Heute bin ich dadurch bekannt und Leute fangen an, mir auf YouTube zu folgen. Ich bringe einfach nur Geschichten aus mein grauen Leben, all das verdanke ich den tausend Problemen. Tausend Probleme, sie führten mich zu diesem Wege. Diese tausend Probleme führten dazu, dass ich jetzt hier stehe, nichts Positives mehr sehe, sondern jetzt so lebe. Ich wünsch wirklich keinem Menschen tausend Probleme. Tausend Probleme, sie führten mich zu diesem Wege. Diese tausend Probleme führten dazu, dass ich jetzt hier stehe, nichts Positives mehr sehe, sondern jetzt so lebe. Ich wünsch wirklich keinem Menschen tausend Probleme. Ja, diese ganzen Probleme, sie führen doch einfach zu nichts. Machst du nichts gegen sie, dann bist du schnell mal gefickt. Irgendwann kommt es und es erreicht dir das Herz. Dann bist du am Boden und spürst nur noch den Schmerz. Ich hab meinen Ausweg durch die Musik bekommen, bin somit all meinen Problemen endlich entkommen. Kommt wieder neu und härter, über Probleme stehe ich aufrecht, da ich diesen Weg jetzt ja mal wieder gehe. Mich hinsetze und ein Text darüber schreibe. Ja, Zeile für Zeile entferne ich, dass ich leide. So meine ich schon eine Weile, dass ich mich innerlich zerreiße. Lang ist noch kein Ende bei mir hier in Sicht, denn durch das Texten der Probleme sehe ich das Licht. Auf diese Art bringe ich den Problemen die Wende und höre nicht auf zu rappen, denn ich bin ihnen dankbar. Tausend Probleme, dass ich jetzt ihnen entgegenrenne. Ja, tausend Probleme, sie führten mich zu diesem Wege. Diese tausend Probleme führten dazu, dass ich jetzt stehe, nichts Positives mehr sehe, sondern jetzt so lebe. Ich wünsch wirklich keinem Menschen tausend Probleme. Tausend Probleme, sie führten mich zu diesem Wege. Diese tausend Probleme führten dazu, dass ich jetzt erstehe, nichts Positives mehr sehe, sondern jetzt so lebe. Ich wünsch wirklich keinem Menschen tausend Probleme.